von Horst Lohse die Bamberg Symphony in einer Aufnahme aus dem Jahr 1986. Die Bamberger Symphoniker spielen unter der Leitung von Horst Stein. Thank you. Die Bamberg Symphony von Horst Lohse, das waren die Bamberger Symphoniker unter Horst Stein. Die Aufnahme stammte aus dem Jahr 1986. Weiter geht's hier im Concerto Bavarese, jetzt mit einem Klavierkonzert von Viera Janáčková. Der Solist in dieser Aufnahme aus dem Jahr 2012 ist Ivan Buffa. Er musiziert mit den Bamberger Symphonikern unter der Leitung von Jonathan Nott. Thank you. Thank you. Thank you. Das Konzert für Klavier und Orchester von Věra Janáčková mit Ivan Bufa am Klavier. Jonathan Nott leitete die Bamberger Symphoniker, denen unsere heutige Ausgabe des Concerto Bavarese gewidmet ist. Unsere nächste Aufnahme stammt von 1976. Die Bamberger Symphoniker spielen unter Werner Haider. die Sinfonie Nummer 1 für Orchester von ihm, von Werner Haider. 6 Sätze hat dieses Werk. Einstimmig, vielstimmig, Stillstand, Belebung, Auflösung und Belebung 2. Werner Haiders Sinfonie Nummer 1, dirigiert von ihm selbst am Pult der Bamberger Symphoniker. Das Schlagzeug steht im Mittelpunkt des nächsten Stücks. Wir hören Berthold Hummels Konzert für Schlagzeug und Orchester Opus 70 mit den Sätzen Adagio, Allegro Vivace, Lamentation und Finale Vivace. Solist ist Peter Sadlo, Wolfgang Rögner dirigiert die Bamberger Symphoniker.

Thank you. Peter Sadlow war der Solist in diesem Konzert für Schlagzeug und Orchester von Berthold Hummel. Er musizierte mit den Bamberger Symphonikern unter Wolfgang Rögner. Eine Concerto Bavarese-Ausgabe ganz den Bamberger Symphonikern gewidmet, hören Sie heute bei uns hier in Bayern 2. Wir haben noch eine Aufnahme, und zwar von Jörg Wiedmann aus seinem Liederzyklus »Das heiße Herz« für Bariton und Orchester. Christian Gerhaar singt zwei dieser Lieder, »Liebeslied« und »Hab ein Ringlein am Finger«. Mit den Bamberger Symphonikern, die Leitung hat hier Jakob Ruscher. Schön geschweifte, dein Lächeln, das mich streifte, dein Blick, der mich umarmte, dein Schoß, der mich erwarmte, dein Arm, der mich umschlungen, dein Wort, das mich umsungen, dein Haar darein ich hauchte, dein Atem, der mich hauchte, dein Herz, das wilde Fohlen, die Seele unverhohlen, die Füße, welche liefen, als meine Lippen riefen, gehört wohl mir, ist alles meins. Wüsst nicht, was mir das Liebste wär, und gäb nicht Höll noch Himmel hier. Eines und alles, all und eins, eines und alles, all und eins, alles und eines, all und eins. Hab ein Ringlein am Finger, das war die Nummer 4 aus dem Liederzyklus für Bariton und Orchester, das heiße Herz von Jörg Wiedmann. Wir hörten Christian Gerhaar, Bariton, und die Bamberger Symphoniker, die Leitung hatte Jakob Ruscher.